Ja, die Welt ist für den kleinen Mann eine schwierige Sache, oder was? Aber man muss sie nehmen, wie sie ist, oder wir. Die Madeln treiben sie, wenn sie nur einen Buschen in der Hand haben, oder was? Aber mich interessiert mehr die Blume vom Wein, oder was? Darum gehe ich jetzt in den Keller vom Herrn von Kautz, oder wem? Trink einen guten Grinzinger, oder was? Und wenn ich dann wieder raufkomme, bin ich bestimmt sehr lustig, oder wir? Noch ein Grinzinger, oder was? So. Da. Niemand da? Alles so still im Garten? Na, wahrscheinlich sind die Mädel noch nicht da. Ach, dass ich nur alles mit dem Käfer geordnet habe. Deichsel, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ein Spitzbub, der Käfer. Wie er gemerkt hat, mir liegt so viel an seiner augenblicklichen Abreise, verlangt der Kerl 200 Dukaten Reisegeld von mir. Und den damaligen Brief hat er richtig noch aufgehoben. Dass ich den wieder hab, das geht mir über alles. Der interessierte Schuft, der Käfer, war obendrein noch dumm. Ich hätte ja nicht um 1000 Dukaten den Brief in seinen Händen gelassen. Hat mich echauffiert, die Geschichte. Sehr echauffiert. Dominik! Puh, mir ist heiß. Ich muss mir den Rock ausziehen. So. Na endlich, Dominik! Herr von Kautz, befehlen? Sind die Frauenzimmer schon da? Schon über 2 Stunden. Bring mir meinen Spencer. Gleich. Den Rock nehme ich mit. Nichts! Da lassen den Rock! Lassen wir da am Sessel hängen. Ja, ich fahr recht. Bitte sehr. Also, wenn der Dummerjan was herausfallen lässt, steckt ja die Brieftaschen drin. Und in der Brieftaschen der Brief. Ja. Oh, die Dame. Ah, endlich. Herr von Kautz. So spät? Kehrt sich das? Meine Damen, Geschäftsüberhäufung. Oh, pardon. Und dazu in Hemdärmel. Pardon. Oh, genieren Sie sich nicht. Sie werden sich annulliert haben. Aber gar nicht. Wir haben uns unterdessen im Garten alles angeschaut. Jetzt heißt es aber das versäumte Nachholen. Ja, wisst was? Spülen wir was? Ja, recht, mein Engel. Was wollen Sie denn spielen? Verstecken. Ja, verstecken. Spülen wir verstecken. Nein, verstecken, das ist gar nichts. Blinde Kuh ist doch viel hübscher. Blinde Kuh ist auch nicht schlecht. Bitte, wer ist die blinde Kuh? Dem Herrn vom Haus gebührt das Vorrecht. Gut, Madame, verwandeln Sie mich in den blinden Liebesgott. So, da ist ein Tuch. Ja. Verbinden Sie mir nur fest die Augen. So. Gleich ist es geschehen. Nehmen Sie sich in Acht, meine Damen. Die ich erwisch, lasse ich so bald nicht mehr auf. So, fertig. Ja, also, Acht geben. Wir werden gleich eine haben. Still, sonst hört er euch. Enkel, die verkehrte Seite. Jo, ja, ihr sucht uns dort bei den Rosen. Setz doch still. Mein Gott, wenn er nur nicht ins Bassin fällt. Die armen Goldfisch. Wisst ihr, was wir ihm tun? Versteckt man ihm seinen Rock. Hängen wir dort auf einem Baum. Ja. Aber zuerst die Säcke durchsuchen, ob nichts drin ist, was ruiniert werden könnte. Ja, da, die Schnupftügel. Da ist eine der Boxdosen. Ui, die Brieftaschen. Ja. Da gibt's gut Acht drauf. Du, die Brieftaschen, dabei allein, Rosalie. Ja, meinetwegen. Wo soll denn jetzt die großmächtige Brieftasche hinstellen? Ja, komm. Ja, geschwind, fort. Mädeln. Na, Mädeln. Ja, was seid ihr denn? Rührt euch doch, dass ich euch wenigstens hören kann. Also, ich hätte mir's nicht gedacht, dass die Mädel mit verbundenen Augen so schwer zu bekommen sind. So, hab schon eine erwischt! Erwischt! Was soll denn das? Geben der Herr Onkel seine Finger weg! Meine Nies, da muss ich dir aber doch gleich das Tuch abnehmen. Was treibt denn der Herr Onkel für Faxen? Oh, ich spiele ein Gesellschaftsspiel. So, also Sie haben Gesellschaft? Nein. Gott sei Dank, Sie sind nicht da. Ich bin allein, wie du siehst. Aha, ja. Mutterseelen allein. Ja, und spül blindes Meiserl. Ja, und da tappen sie so allein herum. Ja, ich spül den ganzen Tag nichts als blindes Meiserl. Ja, aber wie kommt's denn jetzt, dass du zu mir aufs Land herauskommst? Das ist dir schon ein paar Jahre nicht eingefallen. Der Herr Schnofferl hat mir heute früh ein Billett geschrieben, worin er mich ersucht, hier mit ihm zusammenzutreffen. Meine Gegenwart wäre äußerst notwendig. Der Schnofferl? Ja, der Schnofferl. Ja, das ist ein Missverständnis. Wieso? Der Schnofferl ist gar nicht da. Was? Ich erwarte ihn auch gar nicht. Dann hast du auch den Tag nicht gut gewählt. Schau, es ist ein Donnerwetter im Anzug. Und aufs Land, da schlägt's gar so leicht ein. Solltest wirklich lieber so geschwind wie möglich in die Stadt zurück. Ich muss erst im Garten da ein bisschen ausruhen. Du hast zu wenig Schatten, der Garten, Frau Nies. Das macht nichts. Dein weißer Teint ging ja zugrund. Geh lieber ins Zimmer hinein, aber ins vordere Zimmer, wo die schöne Aussicht auf die Straßen ist. Da steht auch ein Kanapee. Der Onkel ist ja halt voller Aufmerksamkeit. Aber nicht mehr als die Schuldigkeit, Nies. Also mir kommt die ganze Sache nicht richtig vor. Also, meinetwegen, geh mal den Tag. Lebensphilosophie, verlass mich nicht. Was tue ich jetzt mit dem Mädchen? Ich muss schauen, dass sie nicht da herkommen. Ich schwitz vor Verlegenheit. Und jetzt auf einmal die kühle Luft, nur nicht verkühlen. Ich muss meinen Rock anziehen. Ja, wo ist denn mein Rock? Oh, den haben gewiss die Mädchen ver... Also, das war nicht übel. Da muss ich aber gleich... Grüß Ihnen Gott, Herr von Kautz. Der Gil? Ja, was führt denn dich da heraus in meine Einsamkeit? Der Schnofferl. Ah. Er hat mir ein Billett geschrieben, in dem er mich ersucht, hier mit ihm zusammenzutreffen. Dieser Schnofferl. Wie bringe ich den Gil nur weg? Halt, so geht's. Du, Gil, ja? Weißt du, was er für eine Absicht hat, der Schnofferl? Er will hier in der Einsamkeit zwischen dir und meiner Nies eine Versöhnung herbeiführen. Da lacht was in ihrer Einsamkeit. So? Ich hab nichts gehört. Du, geh nur geschwind fort, Gil. Meine Nies kann jeden Augenblick kommen. Sie haben Gesellschaft? Aber keine Rede, ich bin ja ganz allein. Denken Sie sich, Herr von Kautz, der Herr Gil. Aufzuwarten. Das ist schon mal. Der muss aber gleich wieder fort. Oh nein, er muss da bleiben, Herr von Kautz. Madame Storch, bitte, wo ist mein Rock? Wieso Ihr Rock? Sie müssen da bleiben, Herr Gigi. Es ist nämlich jemand in der Nähe. Wer? Die Thekla. Ist möglich. Wo? Der Schnofferl hat sie herausbestellt. Er hat ihr Aufschlüsse über ihre Familienangelegenheiten versprochen. Sie will aber nicht eher her, bis der Schnofferl da ist. Sie wartet mit ihrer alten Tante in einem Gasthausgarten. Und bitte, stecken Sie dabei die Brieftaschen gut ein. Ja, ja, so ist recht. Ich hab's von der Sabine. Es ist nämlich wegen einem Spaß, wissen Sie? Ich hol Ihnen dann die Thekla. Sie, Engel? Du, Gigel, verplausch dich nicht. Es ist die höchste Zeit, dass du gehst. Nein, jetzt ist höchste Zeit, dass ich bleibe. Da soll doch der Deichsel reinfahren. Schatz, der Herr von Kautz. Der Schnofferl. Da ist er, ja, mein lieber Freund Kautz. Zugleich in einem buchstäblichen und in einem metaphorischen Rosengarten. Der Corsa Martina, sehr verbunden. Schatz, der Herr von Kautz. Schnofferl, Sie haben mir meinen Yes und den Titel herausgeschickt. Hab ich Ihnen eine Freude gemacht? Nein, also mir freut's, mein lieber Herr von Kautz. Ich hab zufällig gehört, dass Sie heraußen sind. Denke ich mir, machst ihm die Freude und besuchst ihn, den Herrn von Kautz. Da fällt mir ein, dass ich mit der Frau Nies und mit dem Gigel Verschiedenes abzumachen habe. Denke ich mir, der Herr von Kautz ist gern im Kreise seiner Angehörigen, bestellst ihm die Angehörigen alle heraus, dem Herrn von Kautz. Ja. Na, mich freut's, mein lieber Herr von Kautz. Obligiert. Aber meine charmantesten Damen, Sie müssen dem Herrn von Kautz kurios eingeheizt haben. Wieso? Die Damen haben mir den Rock versteckt. So. Jetzt heißt suchen. Ja, bitte, meine Damen, wo haben Sie meinen Rock? Das werden Sie erfahren, aber nur unter der Bedingung, dass Sie sich zuerst mit uns hutschen. Ja, was ist das? Entsetzlich, meine Nichte. Der Das ist die Supersternerin von gestern. Das ist aber merkwürdig. Der Onkel hat mir erzählt, er wäre ganz allein und dabei hängen ein Vierteldutzend Frauenzimmer an ihm wie Reben an einem Weinstock. Das ist nur ein Zufall. Aber ich habe nämlich meinen Gehrock verloren. Wie? Schatz, der Herr von Kahn. Ja. Ich meine, ich habe ihn verlegt und nicht gefunden. Und da habe ich im Garten herumgeschrien, wo ist mein Rock, wo ist mein Rock? Und da sind die Damen herbeigestürzt. Ja. Die Gartentür waren nämlich offen und haben mir gesagt... Dass dort hinten der Rock auf einem Baum hängt. Ja, das hat mir ohne Zweifel jemand zum Schabernack gemacht. Ja, ist gefällig, mit uns zu spazieren, Herr von Kautz. Wir führen Sie dorthin. Kommen Sie. Warum gehen Sie denn nicht? Sie werden doch die Damen nicht warten lassen. Aber Nies, du verletzt mich. Das ist nicht schön von der Nies, wenn einem die Nies allebei verletzen tut. Bitte. Kommen Sie, meine Damen. Ja, kommen Sie, gehen wir. Jetzt kriegt der Nächste von ihr sein Tee. Wahrscheinlich der Herr Gigi. Darf ich Sie jetzt bitten, Schnofel, mir zu sagen, warum Sie mich hierher gebeten haben? Der eine Grund ist... Ja, wo ist er denn? Gigi? Ja? Na, komm nur her. Na, sowas, der hat sich in der Haselnussstaun verkrochen. Nein, ich hab nur... Also, der Gigel ist der eine Grund Ihrer Hierherwünschung. Ich möchte so gern Ihre kleine Hand in die etwas größere vom Gigel legen. Mir scheint, Sie sind verrückt, Schnofferl. Nicht zum Ehebund, zum Freundschaftsbund. Beides ganz überflüssig. Oh, tun Sie's. Es ist so edel, wenn man seine Hand einem Menschen in die Hand legt, dem man's von rechts wegen ins Gesicht legen sollte. Gewiss. Ich habe Ihnen gestern noch um eine ganz andere Art um Verzeihung für ihn gebeten. Davon ist heute keine Rede mehr. Ich glaub's. Ich war gestern noch gegen das Mädel. Heute bin ich fürs Mädel. So? Denn ich habe Mitleid mit dem Mädel, seit ich weiß, wer ihr Vater ist. Aber mir liegt alles daran, dass wir alle in Güte und Freundschaft, dass sie keinen Zorn weder auf diesen Jüngling noch auf mich werfen. Sie stehen ja auf den Gigel nicht an. Gewiss. Heute nun. In vielen Jahren noch, wenn Sie sich schon die Liebenswürdigkeit ganz abgewöhnt haben werden, kriegen Sie noch immer einen solchen, wie der Gigel ist. Aber bedenken Sie, das Mädel, die arme Närrin, wäre ja ein armer Narr, wenn man ihr den Gigel entreißt. Ich stehe dem beiderseitigen Glück nicht im Weg. Na ja, aber wozu dieser kalte Groll? Sie müssen ja den Gigel nicht verkennen, müssen ihn ja nicht als ein denkendes Wesen beurteilen. Gewiss. Sehr ruhig. Dass er Ihnen verschmäht, zeugt ja deutlich genug von einer Unpässlichkeit der Verstandeskräfte. Es ist eine Heiserkeit des Gehirns, ein Katarr der Vernunft. Und dann ist die ganze Sache eine Herzenssache. So, und in Herzenssachen ist alles verzeihlich? Beinahe. Gewiss. Holt's mal. Schon die Anatomen lehren uns, dass das menschliche Herz Ohren hat, und zwar verhältnismäßig sehr große Ohren. Dadurch allein schon ist jede Eselei, wo das Herz im Spiel ist, zur Vergebung qualifiziert. Jedes Gemüt ist halt nicht so aus Versöhnungsstoff gewebt. Bei mir kommt alles hauptsächlich auf einen Fürsprecher an. Wenn das aber ein Mensch ist, den man in gewissen Gesellschaften findet... Verzeihen Sie, ich bin ein ausgebreiteter Geschäftsmann. Unser Eins kommt mit allen Nuancen der Menschheit in Konflikt. Still! Sie haben in meiner Achtung einen Purzelbaum gemacht. Gewiss. Mit Ihnen, Gigel, habe ich noch ein paar Worte zu sprechen. Folgen Sie mir. Diese himmlische Frau hat den höllischen Gusto, mir Pfeile ins Herz zu bohren. Na, lass mir die Freude. Denn die Freuden der Menschen sind meistens so, dass es sich nicht auszahlt, wenn man ihnen neidig wird drum.